Wenn du jeden Augenblick deiner sich ändernden Erfahrung einmal genau betrachtest, findest du außerhalb der Veränderung als solcher nichts, was Zeit genannt werden könnte. Die Zeit ist nicht getrennt von den wechselnden Erscheinungen. Wir messen die Zeit ja sogar anhand von wechselnden Zahlen oder wandernden Zeigern. Auch bei den Atomuhren der Wissenschaftler beruht Zeitmessung auf Veränderung. Vieles beeinflusst den gegenwärtigen Augenblick. Dabei können auch Einflüsse von außerhalb der geraden und schmalen Linie der absoluten Zeit kommen, die ja, um es zu wiederholen, imaginär ist, eine Erfindung. Und es gibt Phänomene, die dieser Auffassung von Zeit direkt widersprechen. Eines dieser Phänomene nennt man bedeutsame Koinzidenz. Ein anderes ist die Präkognition, also das Vorherwissen zukünftiger Ereignisse. Präkognition existiert zwar, wie gesagt, für die konservativen Wissenschaftskreise nicht, aber tatsächlich ist sie inzwischen durch ernstzunehmende wissenschaftliche Untersuchungen gut dokumentiert. Statistiker haben 1989 die Resultate aller in den letzten 50 Jahren zum Thema Präkognition durchgeführten Experimente zusammengetragen und statistisch ausgewertet. Sie bezogen 309 Studien von 62 Forschern ein. Erfasst wurden fast 2 Millionen Einzelversuche, an denen über 50.000 Probanden teilgenommen hatten. Die Frage, ob die Präkognition damit alles in allem als nachgewiesen angesehen werden kann, wurde eindeutig mit Ja beantwortet. Sehen wir uns jetzt aber ein paar Geschichten über Präkognition an. Am 12. Oktober 1966 kam in der Grubenstadt Aberfan in Wales eine Kohlenhalde ins Rutschen und begrub eine Schule unter sich, wobei 128 Kinder und 16 Erwachsene ums Leben kamen. Am Abend des 20. Oktober erzählte eine Frau 6 Bekannten von einem Wachtraum, den sie gehabt hatte. Erst sah ich eine alte Schule in einem Tal, dann einen walisischen Kumpel und dann eine Kohlenlawine, die den Berg herunterkam. Als sie dies träumte, befand sie sich mehr als 300 Kilometer von Aberfan entfernt. Eine andere Person sagte 7 Tage vor der Katastrophe zu 2 Freunden: »Ich hatte einen grauenhaften Traum von einer furchtbaren Katastrophe in einer kleinen Zechenstadt. Das war in einem Tal mit einem großen Gebäude voller Kinder. Berge von Kohle und Wasser kamen das Tal heruntergestürzt und begruben das Gebäude. Die Schreie der Kinder waren so echt, dass ich selber schrie.« Die traurigste Geschichte ist wohl die eines kleinen Mädchens, das an jenem Morgen zu ihrer Mutter sagte, sie sei im Traum in der Schule gewesen und plötzlich sei alles schwarz geworden. Das Mädchen fleht die Mutter an, sie nicht zur Schule zu schicken, aber diese hörte nicht auf sie. In den 60er Jahren kündigte der bekannte britische Autor J.B. Priestley im Fernsehen an, er wolle eine Untersuchung zu ungewöhnlichen Zeiterfahrungen durchführen. Die Zuschauer wurden aufgefordert, ihm zu schreiben, und er erhielt Tausende von Briefen. Er verfügte über ein Team von ausgebildeten und natürlich skeptischen Forschern, die diejenigen Berichte aussortieren sollten, die auf Betrug oder offensichtlichen Irrtümern beruhten oder auf natürliche Weise zu erklären waren. Es blieben Berichte übrig, auf die keine dieser Erklärungen anzuwenden war, und diese wurden als Buch veröffentlicht. Einer von Priestleys Berichten betraf den Luftwaffenpiloten Sir Victor Goddard, der sich 1934 bei Nebel und Regen über Schottland verflogen hatte. Dann sah er unter sich den Flugplatz von Drem. Goddard sah einen voll betriebsbereiten Landeplatz mit Mechanikern in blauen Overalls, die sich an 4 gelben Maschinen zu schaffen machten, und nicht die Reihe verwahrloster Hangars zwischen Feldern, die Drem damals tatsächlich war. 4 Jahre später entstand genau das, was Goddard gesehen hatte. Der Flugplatz wurde hergerichtet und wieder eröffnet. Die Schulflugzeuge waren jetzt gelb und nicht mehr silbern wie früher, und der blaue Overall war zur Standardbekleidung der Flugzeugmechaniker geworden. Viele Menschen haben ähnliche Präkognitionen wie Goddard, können sie aber in der Welt, an die wir glauben, nirgendwo unterbringen. Also sagen sie sich, es sei wohl eine Täuschung gewesen, oder sie behalten ihre Erfahrungen für sich, damit niemand sie für verrückt hält. Wenn ich von solchen Dingen vor einer Gruppe spreche, ist häufig ein hörbares Seufzen der Erleichterung die Folge. Und dann erzählen sie Geschichten, die sie immer für sich behalten haben, die ihnen aber unter die Haut gingen und zu den bedeutsamsten Dingen ihres Lebens zählen. Psychotherapeuten hören oft Geschichten von Präkognition. In der therapeutischen Situation haben die meisten wohl weniger Angst, dass man sie für ein bisschen verdreht hält. Außerdem achten sie mehr auf Träume und flüchtige Bilder und sind eher bereit, sich mitzuteilen. Was diese Berichte so glaubwürdig macht, ist, dass sie so gar nichts Spektakuläres an sich haben. Solche Erlebnisse kommen einfach. Wir haben keinen Einfluss auf sie und häufig sind sie ohne besondere Bedeutung. All diese Geschichten zeigen, dass wir uns von dem Gefühl freimachen müssen, die Zeit sei außerhalb von uns. Wir müssen das Gefühl loswerden, dass die Zeitlinie absolut und das objektive Behältnis unserer gesamten Erfahrung ist. Wissenschaftler jedoch entwerfen ein Weltbild, in dem die Zeit immer den Hintergrund bildet. Die Welt, von der sie reden, ist niemals die Welt dieses Augenblicks. Es ist eine allgemeine Welt, mit allgemeinen Menschen, Tieren, Bäumen, die allgemeine Dinge tun. Daraus kann man natürlich nur allgemeine Gesetze ableiten. Wissenschaftlich lässt sich nichts aussagen über den bestimmten Menschen Vanessa in diesem besonderen Augenblick, nämlich am heutigen Tag und zu genau dieser Stunde und Minute.